Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum anarchistischen Monatsrückblick April des A-Radios Berlin. Im April drehte sich alles um Besetzung und Widerstand gegen Verdrängung. Ob auf dem Land oder in der Stadt, auf dem Festland oder auf Inseln, von Gran Canaria bis Landshut, wo wir sogar von einer kommerziellen Parkplatzbesetzung berichten können. Zum Tag des kleinbäuerlichen Widerstands am 17. April fand am 22. April eine Veranstaltung im Gemeinschaftsgarten Prachttomate in Neukölln statt. Aus diesem Anlass berichten wir über einige Landprojekte in Brandenburg. Den größten Teil der Sendung hat diesmal die Mietenwahnsinn-Demo ergattert. 25.000 Menschen sollen am 14. April in Berlin gemeinsam unterwegs gewesen sein. Damit war es aber noch nicht zu Ende. Zur Walpurgisnacht fand auch dieses Jahr die Organize-Demo im Wedding statt. Dieses Mal unter dem Motto Widerständig und solidarisch im Alltag. Im Vorfeld fand diesmal auch eine Aktionswoche statt mit Nachbarschaftsversammlung, einer widerständigen Schnitzeljagd, einer Fahrradtour zu hässlichen Neubauten im Wedding, das fahrende Erzählcafé fand statt und verschiedene Diskussionsveranstaltungen, Filmvorführungen und ein Kinderfest im Schillerpark. Am 25. April kam es dann glücklicherweise doch nicht zur Zwangsräumung, die verhindert werden sollte an diesem Tag. Ja, und was war eigentlich am 1. Mai los? Am 1. Mai? In Berlin. Berlin? Nicht so richtig viel, glaube ich. Glücklicherweise wurde das AfD-Fest in Pankow vermasselt. Ja, stimmt. Weil sich eine gute Menge Antifa und AnwohnerInnen um den Park gesammelt hat, wurde das Ganze dann von den Cops verriegelt. Da war dann nicht mehr so viel mit Feiern. Gefeiert wurde ein bisschen dann im Grunewald? Ja, im Grunewald. Und da wurden auch 39 Autos fahruntüchtig gemacht. Mit Aufklebern und Sprühdosen. Sehr schön. Und sonst, 18 Uhr Demo? Ich habe die Zuschauer gesehen. Ich habe auch die Bullen gesehen. Und was noch? Was gibt's da noch auf Demos? Ach ja, doch. Über den echt nicht so großen Block schwebte ein gutes Transpi. Rheinmetall zu Altmetall war zu lesen. Wohl gegen die Aktionärsversammlung am 18. Mai gerichtet. Unfahren in Solidarität mit Rojava wurden geschwenkt. Das lässt doch hoffen, dass der 1. Mai nur eine ungewöhnliche Ruhe vor dem Sturm war. Okay, also ein ganz anderes Bild als in Paris, das ist ja schon klar. In Chemnitz wurden ein paar Nazis blockiert, das ist vielleicht auch noch ganz nett. Ja, und sonst im Newsblog? Der Stressi. Eine Wiedergeburt schneller, als das A-Radio berichten kann. Wo Anfang des Monats der Online-Stressi sein Ende angekündigt hat, hat sich jetzt schon eine neue Gruppe zur Weiterführung gefunden. Da freuen wir uns sehr. Nächsten Monat, wenn auch die neue Gruppe sich ein bisschen mehr eingefunden hat, berichten wir euch ausführlicher. Und dann gab es natürlich noch die SAT. Die Verteidigung der SAT Notre-Dame-de-Lorne geht weiter. Auch darüber berichten wir in Kürze ausführlicher. Für wen sich in der Zwischenzeit informieren möchte, gibt es eine gute Sammlung weiterer Links auf bodenfrost.wordpress.com und Direktinfos auf Französisch auf der Webseite sat.nadir.org. Bevor wir mit unserem Beitrag zur Mietenwahnsinn-Demo machen, gibt's dann erstmal Musik. Difícil ponerse a pensar. Controlan todo. 64% aller BerlinerInnen haben Anspruch auf eine geförderte Wohnung im sozialen Wohnungsbau. 61% derer sehen in immer höheren Mietpreisen eine Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 47% aller BerlinerInnen befürchten, sich ihre Wohnung in den nächsten 2 Jahren nicht mehr leisten zu können. Das waren nur einige Motivationen für die Mietendemo am 14. April, von der wir jetzt berichten. Wie wir im März-Rückblick angekündigt hatten, fand vom 4. bis 14. April in Berlin ein Aktionszeitraum zum Thema Mietenwahnsinn und Verdrängung statt. Über 250 Gruppen beteiligten sich an verschiedensten Aktionen. Das Ganze gipfelte dann am 14. April in einer Demo. Angefangen mit rund 2000 Leuten, wuchs diese in den weiteren Stunden trotz regnerischem Wetter auf 25.000 Leute an, die vom Potsdamer Platz bis Schöneberg liefen. Was waren die zentralen Inhalte, die so viele Menschen haben mobilisieren können? Wir waren vor Ort und haben für alle, die nicht dabei sein konnten, so einiges mitgeschnitten. Wir stellen uns entschlossen gegen das Geschäftsmodell der Verdrängung und die immer weiter steigenden Mieten. Wir kämpfen für Freiräume, bezahlbaren Wohnraum, für die Gewerbetreibenden in den Kiezen und für ein lebenswertes Berlin für alle. Die Stadt darf nicht zum Geschäftsraum verkommen, in dem die Immobilienwirtschaft und andere Konzerne ihre Gewinnerwartungen realisieren. Die Stadt muss unser Ort zum Leben bleiben. Darum müssen wir, all die Menschen, die Berlin ausmachen, auch mitbestimmen, wie sich diese Stadt entwickelt. Egal, ob ihr geboren oder gerade erst zugezogen, unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Sprache. Die Wohnraummisere hat System. Das wissen wir nicht erst seit 2018. Schon lange ist Wohnraum eine Ware. Wohnraum wird spekulativ gehandelt, ohne Steuern zu bezahlen. Die Menschen in den Wohnungen werden nur unter dem Gesichtspunkt der Erwirtschaftung von Gewinnen betrachtet. Selbst aus ehemaligen sozialen Wohnungsbaubeständen wird so viel Geld rausgepresst, wie es nur geht. Die Wohnungen werden nicht mehr instand gesetzt, dafür aber Luxus modernisiert und immer teurer, für viele nicht mehr bezahlbar. Für die Menschen bedeutet das, immer mehr vom Einkommen geht für die Miete drauf. Die Rendite der einen wird mit der Verarmung der anderen bezahlt. Das einzige Ziel der privaten Wohnungswirtschaft ist Profitsteigerung. Unterschiedliche Gruppen werden auch auf dem Wohnungsmarkt gegeneinander ausgespielt. Menschen, die keinen deutschen Namen im Pass stehen haben, sind auch auf dem Wohnungsmarkt vom Rassismus betroffen. Wohnungsbewerbungen von Menschen mit Behinderung werden aussortiert. Alleinerziehende mit Kindern werden abgewiesen. Diesen Diskriminierungen widersetzen wir uns gemeinsam. Wir wollen eine solidarische Stadt für alle. Auch von Rassismus betroffene und geflüchtete Personen berichteten von ihren Erfahrungen. Davon, wie anhand von Name, Akzent, Haut- und Haarfarbe diskriminiert wird. Aber auch davon, wie wichtig es ist, sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Wer denkt, dass die Geflüchteten Wohnungsnot verursachen, hat total Unrecht. Weil wir doch zu denen dazugehören, die verdrängt werden. Sind wir ein Teil der Lösung, nicht des Problems? Wir alle sind Berlin. Wir alle gehören hierher. Wir lassen uns nicht vertreiben. Wir sind hier und stehen für Vielfalt. Wir alle teilen uns die Straßen, die Sonne, wenn es gibt, die Luft und sogar die schlechte S-Bahn. Wohnen wurde dabei auch als Menschenrecht verstanden, zu deren Umsetzung und Wahrung die kapitalistische Stadt denkbar im Wege steht. Das Menschenrecht auf Wohnen, es ist für viele schon lange nicht mehr bezahlbar. Aber Wohnen ist kein Privileg. Die Verwirklichung eines Menschenrechts darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Wer mit Immobilien handelt, handelt mit Menschen. aber diese Menschen, wir alle, wir fordern jetzt lautstark unser Recht auf Wohnen ein. Es wird immer deutlicher, dass mit dem profitgetriebenen und mittlerweile völlig dysfunktionalen Wohnungsmarkt dieses Menschenrecht nicht verwirklicht werden kann. Doch schon in den 10 Tagen davor gab es in Berlin vielerlei Aktionen. Unter anderem Diskussions-, Info- und Kulturevents sowie Nachbarschaftstreffs. Wir waren bei einem davon dabei, in der Weserstraße in Neukölln. Hier berichteten AnwohnerInnen von ihren Problemen, die mit der Gentrifizierung und Touristifizierung ihrer Nachbarschaft zusammenhängen. Dabei war einigen absolut klar, was nötig wäre und ist. Dass wirklich ein bisschen auf die Leute geachtet wird. Also sag ich mal, mehr Solidarität. Es sollte wirklich Rücksicht auf die Mieter im Haus genommen werden, auf die Kinder, die hier wohnen, die nächsten Tag zur Schule müssen. Denn es spielt sich ja nicht am Wochenende ab, sondern die ganze Woche durch und den ganzen Sommer durch. Da quillt die Straße über, man kann nicht laufen für Leute und dementsprechend ist die Lautstärke. Konkrete Folge dieser Kiezentwicklung ist auch, dass nun eine Kita geschlossen wird. Darum geht es nämlich hier in der ganzen Gegend. Um das. Und das ist praktisch mit Kindern, Alten und Armen lässt sich im Kinjet verdienen. Ja. Also raus mit denen und rin mit denen, die Geld bringen. Ja, und das sind halt die Werberäume. Ja. Und da schmeißen sie ja Kitas raus, damit da dann irgendein Kaffee oder sonst was drin kann, der dann schön ein paar tausend Euro Miete zahlt. Eine Kita kann sich das natürlich nicht leisten. Okay. Und das ist da praktisch das, was... Das haben die hier in Wangelkiez eigentlich ganz gut einen Jugendclub gemacht. Und trifft genau alles. Ja. Das trifft nicht nur Kreuzberg, das trifft ja auch uns hier. Und ich kann auch gar nicht mehr einschlafen. Oh. Wie gesagt, ich schlafe wirklich in der Schule ein. Besonders die Lärmbelästigung durch Hostels und ihre Gäste, die das Viertel mit Partytourismus verwerten, aber auch die Umstrukturierung der Nachbarschaft, was Geschäfte und soziale Angebote angeht, treffen die lokale Bevölkerung, ob alt oder jung. Ich finde es halt auch nicht toll, wenn die einfach ihr Ding machen und nicht auf die anderen gucken. Okay. Und wir schreien die ganze Zeit rum, seid bitte mal leiser. Was machen die? Bum, bum. Zweimal haben sie sogar lauter gedreht. Daher haben Leute in einigen Häusern schon länger angefangen, sich zu organisieren und regelmäßige Treffen abzuhalten. Und da machen wir immer ein Treffen, die Kids können spielen und und die anderen können, die Eltern können da immer drüber reden. Also so habe ich es immer mitgekriegt. Und auch die Demo wurde mit Spannung erwartet. Na gut, geht ihr morgen zur Demo? Habt ihr das vor? Ja. Ja? Ja, ich habe auch so ein Schild gemacht. Ah, echt? Was steht da drauf? Die Lautstärke soll begrenzt sein. Gut so. Denn die Demo erlaubte vor allem auch eins, eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Initiativen, aktiven BewohnerInnen und Gruppen. In allen Kiezen der Stadt bieten immer mehr Menschen der Immobilienwirtschaft die Stirn. Und dieser Widerstand lohnt sich. Viele Initiativen können große oder auch kleine Erfolge verbuchen. Eine Kita, die bleiben kann, ein Bäcker oder ein Späti, ein Haus, das nicht in Eigentum umgewandelt wurde, eine Luxusmodernisierung, die gestoppt wurde. Viele einzelne Erfolge der solidarischen Bewegung. Heute kommen wir zusammen. Wir kommen zusammen für eine Stadt, die kein Geschäftsmodell ist, sondern Lebensraum für alle. Für eine Stadt, in der die Häuser fürs Wohnen und nicht für den Profit gebaut werden. Für eine Stadt... Für eine Stadt, in der Menschen nicht mehr in Notunterkünften oder Heimen oder gar auf der Straße leben müssen. Für eine Stadt, in der Wohnraum allgemeingut wird. Wir brauchen einen radikalen Kurswechsel in der Wohnungs- und Mietenpolitik. Ein Einblick darin, wie genau sich die Wohnungspolitik in den letzten Jahren entwickelt hat, gab dabei eine Person vom Arbeitskreis Mietrecht vom Republikanischen Anwältinnenverein. Wir erleben in unserer täglichen Arbeit die Verdrängung von Mieterinnen aus ihren Wohnungen. Es sind die ständig steigenden Mieten, die immer schneller als das eigene Einkommen steigen. Es sind die teuren und oft unsinnigen Modernisierungen. Es sind die Kündigungen, oft wegen angeblicher oder kleinster Vertragsverletzungen, wegen angeblich mangelnder wirtschaftlicher Verwertbarkeit oder wegen tatsächlichen, aber auch sehr oft vorgetäuschten Eigenbedarf, die zu dieser Verdrängung führen. In den letzten Jahren mussten wir erfahren, dass es keine Gesetzesänderung gibt, die uns Mieterinnen auf dem immer enger werdenden Wohnungsmarkt schützen. Vielmehr werden durch die Gesetzesänderungen in den letzten Jahren, zum Beispiel im Bereich des Modernisierungsrechts, gegen die Mieterinnen, indem sie ihnen ihr Recht, sich gegen aufwendige, teure Sanierungen der Wohnung zu wehren und danach in ihrer Wohnung zu verbleiben, erschweren. Härtefallregelungen stehen zwar im Gesetz, aber schützen die Mieterinnen dabei nur unzureichend. Selbst wenn sie anerkannt werden, führen die Aufwertungen zu einem Ansteigen der ortsüblichen Miete und da auch zu einem Ansteigen der Miete im unmodernisierten Bestand. Aber nicht allein der Gesetzgeber trägt die Verantwortung für die Verdrängung, die wir täglich erleben. Auch die Rechtsprechung, zum Beispiel des Bundesgerichtshofs und vieler Instanzengerichte, verschärfen die Rechtsanwendung überwiegend zu Ungunsten der Mieterinnen und Mieter. Beispielhaft sei hier die Ausweitung der Kündigungstatbestände wegen angeblicher Vertragsverletzung und Eigenbedarf genannt, die wir immer mehr erleben. Besonders skandalös ist jedoch, dass dem Mieter effektiv Möglichkeiten genommen werden, sich gegen Kündigung zu wehren. Zum Beispiel gegen Kündigung wegen Zahlungsverzug. Seit 1923 gibt es das Recht, Kündigung wegen Zahlungsverzug abzuwenden. Der Bundesgerichtshof hat, wenn sie gleichermaßen auch mit der fristgerechten Kündigung verbunden sind, dieses Recht auf Abwendung praxisuntauglich gemacht. Der Republikanische Anwältinnenverein stellt für viele Aspekte des Widerstands dabei auch eine wichtige Ressource dar. Mieterinnen in Häusern, in denen meist nach Eigentümerwechsel Kündigung oder umfangreiche Modernisierung mit Mietsteigerung um mehr als 100% drohen, organisieren sich oft frühzeitig und vernetzen sich in den Häusern. Oftmals in Häusern mit gleichen Eigentümern oder aber mit Eigentümern mit ähnlichen Vorgehensweisen. Dabei ist es vor allem wichtig, nicht vorschnell aufzugeben und solidarisch zu handeln, Sachkunde hinzuzuziehen und niemanden allein zu lassen. Wirksame Instrumente sind neben Hausversammlungen und Mieterinnenstammtische die Begleitung zu Prozesstermin und die Anwesenheit bei Wohnungsbesichtigungen. Vermieter und Richterinnen merken so, dass Mieterinnen nicht wehrlos sind und vor allem nicht aufgeben. Sie merken auch, dass es keine Einzelfälle sind, die man in kurzen Prozessen zugunsten des Verwertungsinteresses des Vermieters abhaken und zur Tagesordnung übergehen kann. Viele konkrete Beispiele für solche Formen des Widerstands kamen im Laufe der Demo in Form von Redebeiträgen zu Wort. So auch Leute aus der Reichenberger Straße. Auf dieser Demo trafen sich die ersten vier Häuser von dieser Immobiliengesellschaft, die unter ARW Immobilien firmiert. Heute sind wir über 40 Häuser, die sich selber gefunden haben, selber organisieren und selber Widerstand leisten gegen die Entmietung in Milieuschutzgebieten. Und das war auch bitter nötig. Diese Firma ist 10 Jahre lang unter dem Radar geflogen, hat die Entmietung in Kreuzberg, in Neukölln, in Prenzlauer Berg, in Mitte seit 10 Jahren professionell betrieben. Inzwischen haben viele Medien darüber berichtet und wir haben einiges erreicht. Dabei wurde auch berichtet, wie die Reaktion von Hausverwaltungen, VermieterInnen und EigentümerInnen aussehen kann. Anfangs ließ man uns durch eine PR-Firma, die Firma Engel PR, verunglimpfen als, hier kommt das Zitat, wir wären von Dritten gesteuerte linke Aktivisten, die nichts zum wohnungspolitischen Diskurs beitragen. Diesen wohnungspolitischen Diskurs führen wir nun umso lauter, denn wir sind die typische Berliner Mischung vom Arbeiter bis zur Zahnärztin, vom Kleinkind bis zum Rentner, sowohl Single als auch Großfamilie. Wir zahlen unsere Miete pünktlich und kümmern uns um die Nachbarn. Wir nehmen am sozialen und kulturellen Leben mit unserem Kiez teil und formen es mit. Wir stellen uns gegen die Entmietung, gegen die Verdrängung, gegen die Umwandlung von Miets- in Eigentumswohnungen, die zum Austausch der Kiezbevölkerung führt. Für unser Haus, die Reichenberger 55, haben wir einen eigenen Verein gegründet, in den alle Bewohner eingetreten sind. und wir kämpfen mit dem Vereinszweck für den Erhalt als Mietshaus von immerhin 21 Wohnungen und einer Kita. Bislang hat sich die Firma BOW nichts getraut. Für uns zeigte die wirklich große und kämpferische Demo auch vor allem eins. Kollektiv organisierter Widerstand funktioniert, lohnt sich und ist überlebenswichtig. Danke an alle, die diese Demo möglich gemacht haben. Nicht nur wegen eurer Arbeit und Mühe, sondern auch, weil ihr mir wieder das Vertrauen gegeben habt, dass es sich lohnt, gemeinsam vor etwas zusammen zu kämpfen. Wir sind die Stadt. Wir sind die Zukunft dieser Stadt. Und wir kämpfen jetzt davor, dass es eine gute Zukunft für uns alle wird. Dem schließen wir uns an. Über den Prenzlberg. Kommen die reichen Menschen daher. Den Spekulanten gehört jedes Haus. Werfen die armen Leute raus. Oder oder oder oder oder über den Schuldenberg machen sich die Banken eher. Mit Betongold wird viel verdient. Der Wohnungsmarkt ist wie vermietet. Über den Kreuzberg kommen die Hausbesetzerinnen her. Verkauft sind ihre Utopien. Müssen jetzt nach Leipzig ziehen. Warte mal, das ist keine Lösung. Die haben doch das gleiche Problem. Das Problem ist strukturell. Das können wir doch nicht so stehen lassen. Ja, richtig, nicht auch. Versuch du es nochmal. Über den Kreuzberg kommen die da wohnen daher. Leisten Widerstand. Die Häuser gehören uns. Geben die Stadt nicht aus der Hand. Kein Gott, kein Staat, kein Mietvertrag. Oder Wer Isels Albtraum in den letzten Tagen bei zahlreichen Gelegenheiten, zum Beispiel bei der erwähnten Demo im Grunewald, nicht live erleben konnte, darf sich jetzt auch ein bisschen dazugehörig fühlen. Das waren sie mit einer Live-Version von Übern Prenzlberg. Und wir gehen jetzt in die andere Richtung, weit übern Prenzlberg hinaus. Am 17. April findet weltweit der internationale Tag des kleinbäuerlichen Widerstands statt. Ausgerufen von Via Campesina, der weltweiten LandarbeiterInnen- und Landlosenbewegung, als Erinnerung daran, dass 1996 in Brasilien 19 Aktivistinnen der MST, also der Landlosenbewegung, brutal von Cops ermordet wurden. Dieser Tag soll auch daran erinnern, dass kleinbäuerlicher Widerstand viele Gesichter hat. Da gibt es zum Beispiel den Cerro Libertad, der besetzte Olivenhain, von dem wir im Februar-Podcast schon berichtet haben. Auch dort bekamen die AktivistInnen nun im April Repression zu spüren. Nach erfolgreichem Widerstand beim ersten Räumungsversuch am 1. April konnten die spanischen Bullen sich beim zweiten Versuch leider doch durchsetzen. Das Grundstück und die Finca wurden geräumt, verriegelt und der Bank übergeben. Doch unsere Genossinnen in Spanien geben nicht auf und haben angekündigt, dass es einfach zu viel Land in Andalusien gibt, das der Bank gehört und noch vor dem 1. Mai eine weitere Besetzung stattfinden wird. Ja, und was geht eigentlich hier so mit kleinbäuerlichem Widerstand? Hier in Berlin fand in der Prachttomate, einem Gemeinschaftsgarten in der Bornsdorfer Straße in Neukölln, ein Aktionstag mit vielen Infoständen, Saatgutbörse, umsonst Flohmarkt und Musik statt. Leider ist auch die Prachttomate, ein seit 7 Jahren bestehendes nicht kommerzielles Kiezprojekt, bedroht. Es sollen, was auch sonst, Eigentumswohnungen auf dessen Fläche entstehen. Zynischerweise hat der Bauherr angekündigt, dass es im neuen Hinterhof bestimmt auch Platz gibt für eine Gartenfläche für die EigentümerInnen. Ja, und was ist mit dem Vorkaufsrecht des Bezirks? Nee, diesmal nicht. Diesmal lieber keinen Kontrapunkt zu marktfixierter Stadtentwicklung setzen. Informiert euch auf prachttomate.de und seid vor Ort. Wir sind auch aus der Stadt raus und haben 2 Landprojekte in Brandenburg besucht. Einmal die Solawi-Spörgelhof bei Bernau und einmal den Karlerhof bei Templin. Bei beiden Projekten gab es zwischen Gewächshausbau und Jäten auch noch einen Moment Zeit für Interviews. Um mehr über die Landvergabe in Brandenburg zu erfahren, haben wir auch mit dem Bündnis Junge Landwirtschaft gesprochen. Die kennen sich nämlich ziemlich gut damit aus. In diesem Beitrag gibt es erstmal nur einen kurzen Überblick über die Situation von Landverteilung und Möglichkeiten, sich im Berliner Umland zu organisieren. Ein längeres Interview mit tiefergehenden Infos und Hintergründe der Projekte erscheint in Kürze auf dem A-Radio-Blog. Zuerst haben wir uns gefragt, ob es die Verdrängung, die viele Bewohnerinnen in Berlin, viele Projekte und auch die Prachttomate gerade erleben, ob es das auch auf dem Land gibt. Und ja, klar, zum Beispiel in Form von Landgrabbing. Wir fragten das Bündnis Junge Landwirtschaft, was Landgrabbing ist und wie es in Brandenburg funktioniert. Ja, Landgrabbing ist natürlich konnotiert mit den Aspekten einer illegitimen Aneignung von Land irgendwie zu ermöglichen, ne? Durch staatliches Handeln, durch Agieren von privaten Unternehmen etc. Natürlich ist die Situation in Südamerika, Asien, Afrika eine komplett andere als in Europa oder Nordamerika, das ist vollkommen klar. Ne? Worum oder wo sich aber der Begriff, die Begrifflichkeit Landgrabbing auch hier eignet, ist der Aspekt, dass sich immer mehr Land in den Händen weniger Akteure befindet. Das ist das grundsätzliche Problem. Also es geht hier um Flächenkonzentration, dass große Betriebe de facto immer größer werden. Du meintest vorhin, dass es außerdem Land ist, was eigentlich der Gemeinschaft gehört. Was meintest du damit? Also mit Gemeinschaft meine ich da uns allen. Das heißt, primär geht es da bei uns um Flächen, die dem Bund gehören, ne? Die durch die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft verwaltet und verwertet werden. Da gibt es das politische Ziel, die bis 2035 komplett zu veräußern. Das sind momentan noch etwa 140.000 Hektar Land- und forstwirtschaftliche Flächen, die da zur Verfügung stehen. Und das sind alles Flächen, die uns, also dem Bund, gehören, ne? Und über denen, wie wir finden, auch wir entscheiden sollten, was damit passiert, ne? Und würdest du dich auch der Idee anschließen, dass dieses Land eigentlich auch der Gemeinschaft wirklich gehören sollte, mal abgesehen von was realpolitisch jetzt möglich ist? Natürlich keimen immer wieder Forderungen auf, ja, sämtliches Eigentum am Land auch in Frage zu stellen. Das ist vollkommen klar, ne? Die führen wir allerdings bei uns so im Bündnis nicht, weil wir doch alle irgendwie in diesem gesteckten Rahmen agieren und dort natürlich die Leute irgendwie tagtäglich mit dem konfrontiert sind, was die Situation vor Ort ist. Und das ist nun mal so, dass sie sich da auf einem Markt bewegen, wie alle anderen auch, wo jetzt nicht in Frage gestellt wird, dass es da einen Eigentümer oder eine Eigentümerin gibt für dieses Fleckchen Erde. Ne? Also das ist schon so, aber sicher an sich ist diese Frage absolut berechtigt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass man Land irgendwie so einzäunt und jemand sagte, das ist meins und das auch noch anerkannt wurde und derjenige nicht ausgelacht wurde. Aber eben Fakt ist, dass wir diese Situation nun mal hier haben und da zumindest versuchen, uns da einzubringen, ja, zu gucken, dass man das irgendwie zu einem Guten bringt, wenn es darum geht, mehr Menschen diesen Landzugang zu ermöglichen. Da es in der Tat eher unwahrscheinlich erscheint, dass wir in nächster Zeit, trotz der immer wieder revolutionären Ereignisse im Mai, die Vergesellschaftung von Land und Boden erleben dürfen, gucken wir vielleicht erstmal, was es jetzt schon gibt. Eine Möglichkeit, Landnutzung gemeinschaftlicher zu gestalten und das Interesse für Herkunft von Lebensmitteln zu stärken, sind Solawis, also solidarische Landwirtschaften. Bei einer Solawi geht es um Landwirtschaft, die von einer Gemeinschaft von Leuten, die meistens selbst kein Land haben, also meistens in Städten wohnen, unterstützt wird. Diese Symbiose geht von regelmäßiger Lieferung und Abnahme von landwirtschaftlichen Produkten, also eine Art Produktions- und Konsumgenossenschaft, bis hin zu basisdemokratisch organisierten Höfen und Arbeitseinsätzen der Mitglieder auf dem Land. Neben einem Beitrag zur Ernährungssouveränität helfen Solawis auch, die Landwirtschaft allgemein attraktiver zu machen. Und es ist, so glaubt Diego vom Spörgelhof, die Voraussetzung dafür, dass das Land wieder in Händen der Gemeinschaft geraten könnte. Ich bin im Bündnis Junge Landwirtschaft dabei und da werden immer wieder Liegenschaften angeboten, Höfe zu übernehmen. Ich sehe zumindest meine Stärke darin oder mein Interesse ist, wie können wir Menschen überzeugen, dass die Landwirtschaft schön ist und da mitzumachen, da einzusteigen. Mhm. Natürlich in einem Land von Monokulturen geprägt wird es nicht so attraktiv sein, da einzusteigen. Deswegen ist ein Thema wie Landgrabbing sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir wirklich uns Gedanken machen müssen, wie wird diese Arbeit attraktiver. Wir brauchen mehr Imker, wir brauchen mehr Gärtner, wir brauchen mehr Getreidebauer. Und wie kommen wir dazu? Und ich glaube, wenn wir da eine kritische Masse an Menschen haben, die Land brauchen, dann kann es auch umgehen, politisch die Lage. Ein Viertel der Betriebe im Bündnis Junge Landwirtschaft sind auch Solawis. Also geht in die richtige Richtung. Aber wo es wichtig ist, die Attraktivität der Landwirtschaft im Allgemeinen zu vergrößern, ist es genauso wichtig, über Wege aus den Marktlogiken nachzudenken und sie auszuprobieren. Wie bereits erwähnt, waren wir auch noch auf dem Karlerhof. Um sich von Tauschlogik und Marktzwang zu lösen, wird dort alles, was produziert wird, von Weizen über Zucchinis bis hin zu leckeren Aufstrichen und Marmeladen, verschenkt. Das Konzept nennt sich nicht kommerzielle Landwirtschaft. Wir haben mit zwei Personen vom Karlerhof gesprochen. Wir haben sie zuerst nach dem Unterschied zwischen dem Karlerhof und einer Solawi gefragt. Was glaubst du, ist für die Leute, die hauptsächlich konsumieren, der Unterschied? Oder warum seid ihr hier? Habt ihr keinen Solawi gestartet? Weil wir dafür zu spät sind. Hat der Markt nicht mehr hergegeben. Nein, tatsächlich ist Solawi, glaube ich, eines der Konzepte, was so nah dran ist, dass es für uns sich fast anfühlen könnte wie für Konkurrenz. Also es ist, ich glaube, viele Leute, die ein Interesse daran haben, zu wissen, wo ihr Essen herkommt, die irgendwie regionales, saisonales Gemüse wollen oder Brot, ist es ein logischer Schritt, zu einer Solawi zu gehen. Und ich habe das Gefühl, dass die Tauschverhältnisse dort sehr viel eindeutiger sind. Also selbst wenn eine Ernte nicht funktioniert, so, na klar, du gibst sozusagen da Geld rein und Arbeitsstunden, ohne genau zu wissen, was du zurückbekommst. Aber eigentlich bist du dir ja relativ sicher, dass du dafür was zurückbekommst. Mhm. Und das klappt ja auch eigentlich bei den Solawis immer ganz gut. Und das gibt's bei uns halt nicht. Also es ist sozusagen, der Aushandlungsprozess ist bei uns viel schwieriger. Und es ist, glaube ich, noch stärker auf Mitmachen ausgelegt tatsächlich, weil es die Arbeitseinsätze, die du in der Solawi hast, das ist ja je nachdem, wo du bist, irgendwas zwischen, ich weiß nicht, 2 und 5 Mal im Jahr oder sowas. Ja. Beim Spörgelhof müsste man schon öfters hinfahren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob jede Einzelperson, aber so die Ernteanteile, also das ist die EU einfach hoffnungslos überarbeitet, ist mein Eindruck. Und man hat eben trotzdem diese, also man kann es auch Arbeitsteilung nennen, und ich glaube, aus Konsumentenperspektive ist es natürlich auch erleichternd zu wissen, hey, da sind Leute, die kümmern sich darum, auf welches Beet was kommt. Und ich muss dann da nur hingehen, um sozusagen Zuarbeiten zu machen. Das ist hier vom Anspruch her anders. Und wie funktioniert das mit dem Verschenken? Gibt es dafür ein Beispiel? Eine Gruppe, mit der das ganz gut klappt, ist die Rebecca in Leipzig. Das ist ein Rotback-Kollektiv. die von uns Getreide bekommen, den größten Anteil an dem Getreide, das wir produzieren, und die daraus Brot backen und das auf nicht kommerzielle Weise weitergeben an Hausprojekte in Leipzig oder auch an Einzelpersonen. Also da können einfach Leute vorbeigehen und sich Brot mitnehmen. Die backen jede Woche 50 Brote. Ungefähr ein paar Brötchen. Und Brötchen und seit neuestem noch irgendwas anderes Leckeres. Ja, so Zwiebel-Ciabatta irgendwas. Genau. Und das ist irgendwie, also das ist erstmal voll cool, dass es passiert, auch wenn es weit weg ist in Leipzig. Und dann, was aber noch cooler ist, dass halt diese Leute aus diesem Netzwerk in Leipzig dann tatsächlich diesen Gedanken irgendwie mit aufnehmen und dann auch hierher kommen und uns unterstützen bei Holzwochen. Also waren total viele Leute aus Leipzig da, die mit uns Holz gemacht haben, damit wir Feuerholz haben. Genau, dass sie irgendwie, also das ist jetzt nicht so ein, ich gebe und du gibst mir dafür die Äquivalenz an Holz, sondern das war ihre eigene Motivation, irgendwie uns zu unterstützen, ohne das aufzurechnen. So in meinem Verständnis entstehen so soziale Beziehungen, wenn wir nicht die ganze Zeit quitt sind oder das auch gar nicht vorhaben, die ganze Zeit quitt zu sein, sondern uns gegenseitig unterstützen. Ihr seid nun bestimmt gespannt, was das Bündnis Junge Landwirtschaft eigentlich ist, brennt darauf zu wissen, wie es auf dem Spörgelhof aussieht und fragt euch, wie das eigentlich funktionieren soll, wenn alles verschenkt wird. Das hat leider in diesem Beitrag nicht mehr reingepasst, aber schaut demnächst doch mal auf unseren Blog für den längeren Beitrag zu Landprojekten vorbei. Mehr Infos zum Thema findet ihr unter anderem in älteren Beiträgen des A-Radios Berlin und in zwei Podcasts des A-Radios Wien, zum Beispiel zur Landbesetzung von Solila bei Wien oder den radikalen Kleingärten in Warschau. Und dann, kurz vor Redaktionsschluss, erreichte uns die Nachricht, dass die GenossInnen aus Andalusien den Cerro tatsächlich neu besetzt haben. Wie angekündigt, noch vor dem 1. Mai. Das ist nochmal eine stabile Aktion. Herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg und bis bald. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wo herrscht die Anarchie? Ja, wo herrscht sie nur? Die Antwort wird euch verblüffen. Denn in unserer Reise durch die deutschsprachige Presselandschaft erkannten wir überraschenderweise, dass die Anarchie zurzeit sowohl in Bayern als auch bei der Polizei verstärkt anzutreffen ist. Besonders bedanken möchten wir uns beim brandneuen Syndikat der Freien ArbeiterInnen-Union aus Landshut, die nicht nur die Anarchie dort eingeführt hat, sondern fast als erste Amtshandlung einen Link zu Wo herrscht Anarchie ans A-Radio geschickt hat. Nehmt euch da ruhig mal ein Beispiel dran. Damit springen wir auch gleich nach Landshut. Von dort berichtet die Abendzeitung aus München Ungeheuerliches. Bei der traditionsreichen Frühjahrsduld. Für diejenigen unter euch, die eher wenig mit Bayern am Landshut haben, das ist ein Volksfest, dessen Herbstvariante seit fast 700 Jahren stattfindet. Zum Abschluss der traditionsreichen Frühjahrsduld also herrschte dort, so schreibt die Zeitung, Anarchie. Was war passiert? In dem Artikel heißt es, Frechheit siegt. Das beweist am Sonntag ein vermeintlicher Parkplatzeinweiser, der zum Duldabschluss die Gelegenheit beim Schopf packt und in Warnweste die schwierige Parksituation rund um den Festplatz kurzerhand auf seine eigene Weise auflockert. Die 5 Euro, die der Parkplatzeinweiser verlangt, gibt man dann doch gerne raus. Seltsamerweise ruft dieser spontan auf einer beliebigen Wiese eingerichtete Parkservice nun die Polizei auf den Plan. Dabei hatte der Mensch doch nur allzu begierig dem Slogan von der sogenannten Eigeninitiative Folge geleistet, der Land auf, Land ab herhalten muss, wenn Menschen mal aus dem staatlich anvisierten Arbeitsraster fallen. Jedenfalls ist die Person entwischt. Frechheit siegt eben. Und wer ist am frechsten? Die Anarchie natürlich. Wir bleiben beim Thema Polizei, denn die Neue Zürcher Zeitung bespricht den letzten Polizeiruf 110. Unter dem Titel Demokratie stirbt in Dunkelheit geht es darin um das Schicksal von Polizeikommissarin Lenski. Wie die NZZ berichtet, erfährt die Kommissarin in der Folge ganz ungewollt, wie Lebensformen, ja Staatsformen ausprobiert werden. Und weiter? Es bleibt vieles im Dunkeln. Ein paar Cybercracks schalten das Licht aus. Es lebe die Apokalypse und Anarchie. Der Bildschirm bleibt schwarz. Der Zuschauer blickt sich quasi selbst an. Wie lebt es sich in dieser Welt? Dass das Ausprobieren von Staatsformen zur Apokalypse führt, war uns nun schon längst klar. Dass Cyberanarchie aber zur Selbstbetrachtung und Selbsterkenntnis führt, das ist der Mehrwert, der sogar einer Polizeiserie entspringen kann. Ebenfalls im Feuilleton der Neuen Züricher Zeitung geht es um Kinderbücher. Nicht irgendwelche Kinderbücher, sondern um solche mit Bezug auf Hausgemeinschaften. Zunächst geht es um den Roman Henrikes Dachgarten. Dann um Das Vöglein von Herrn Andersson. Konkret geht es in dem Artikel um Nachbarschaftsgeschichten, denn diese sind politische Parabeln. Sie verhandeln im Mikrokosmos der Hausgemeinschaft die sozialen Fragen der Zeit. An Kindern adressiert, loten sie zugleich die Grundlage des Zusammenlebens aus. Und statt der Leitkultur zu folgen, gibt die Kinderliteratur meist gewaltlose Anarchie den Vorzug vor dem allzu bürgerlichen Erziehungsgewitter. In antiautoritärer Tradition setzt sie das Recht auf eine auch einmal mit Lärm und Schmutz verbundene Entwicklung gegen die Hackschen Bemühungen durch, die Verwilderung des Kindes zu unterbinden. Vergesst Zeitungen, Blogs oder Sachbücher. Lest mehr Kinderbücher, Leute. Denn dort verbirgt sich noch immer die Anarchie. Was fehlt noch? Ach so, ein Thema, dem wir lange aus dem Weg gegangen sind. Wir sind schließlich ein Medium, das mit Audios arbeitet. Wovon ist die Rede? Von Emojis natürlich. Und? Nein, keine Sorge, das wird keine Besprechung des entsprechenden Films. Stattdessen geht es um einen Artikel, der im Bento-Magazin erschienen ist. Darin heißt es: Es gibt keine WhatsApp-Nachricht mehr, die ohne Emojis auskommt. Es gibt die, die es dezent mögen, ein simpler gelber Lachsmiley am Ende genügt. Der mit Kussmund ist schon die wahre Gefühlsexplosion. Und dann sind da noch die, für deren Nachrichten man ein Codebuch benötigt. So oder so, bislang haben wir alle einfach immer wild drauf los emojiert. Rausballern ohne Regel. Absolute Emoji-Anarchie. Doch nun ist eine Bedrohung dieser Anarchie am Horizont aufgetaucht. Und obgleich sich Widerstand dagegen formiert, im Internet, wo denn sonst, müssen wir etwas Fieses feststellen. Beziehungsweise Bento tut es für uns. Im bürokratischen Deutschland braucht es anscheinend für alles eine Regelung. Es herrscht Sehnsucht danach. Der Duden hat nun beschlossen, dass Emojis hinter dem Punkt am Satzende hingehören. Dazu schreiben wir das hier. Ihr seht nichts? Ach so, hier ist die entsprechende Vertonung. Um euch jetzt wieder auf den Boden der analogen Realitäten zu holen, kommt jetzt unser Linktipp eiskalt hinterher. In unserem März-Podcast brachten wir ein Feature zur staatlichen Folter gegen Aktivistinnen in Russland. Leider ist diese Geschichte weiterhin aktuell. Es wurden sogar weitere Menschen verhaftet. Über die Website afternoon.org könnt ihr auf dem Laufenden bleiben. Diese Website wird von einem anarchistischen Medienkollektiv betrieben, das aus Autonomous Action hervorgegangen ist, einer anarchistischen Bewegung in Russland. Die meisten Inhalte sind auf Russisch, aber es gibt auch eine englischsprachige Sektion, wo die meisten international relevanten Infos abrufbar sind. Leider geht es dabei, wie in Russland üblich, zumeist um staatliche Repression und Aufrufe zur Solidarität. Aber macht euch am besten selbst ein Bild. afternoon.org/n afternoom.org/en Cesta je zavřená, byla postavena těmi, co jsou mrtví, a mrtví střeží, cesta je zavřená. Das war die tschechischsprachige Vegan-Anarcho-Folk-Punk-Band Ledanie, die tatsächlich noch Tapes produziert. Den Link zur Bandseite findet ihr auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Und der Text des Songs, den wir gehört haben, ich versuche mal den Titel auszusprechen, Cesta je zavřená, ist ganz schön pessimistisch morbide. Das passt eigentlich gar nicht zu unserer folgenden Alltags-Soli-Anekdote. Diese kommt diesmal nämlich aus Gran Canaria, der rundlichen kanarischen Insel, auf der quasi immer die Sonne scheint und die Tagestemperaturen nie unter 20 Grad liegen. In unserem Beitrag bedienen wir aber keine Urlaubsfantasien. Es geht wie immer um den knallharten Alltag. Allein machen sie dich ein. Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. Da haben Sie es, meine Damen und Herren. Wir haben die Schnellstraße besetzt. Kommen Sie und unterstützen Sie uns. Sie haben uns Wasser und Strom abgestellt. Vengan a apoyarnos, señores. Ayúdennos. En guía. La comunidad La Esperanza. Vamos a hacer ruido. Helfen Sie uns jetzt, den Menschen der Comunidad La Esperanza. Wir machen jetzt Lärm. Nos cortaron la luz. Sin luz no tenemos agua. Sie haben uns den Strom abgestellt und ohne Strom kein Wasser. Hier kriegen sie uns nicht raus. Wir schreiben den 23. März 2018. Seit etwa 5 Jahren existiert die Gemeinschaft mit dem schönen Namen La Esperanza, die Hoffnung. Initiiert von der Anarchistischen Föderation von Gran Canaria bietet diese Besetzung von 4 nicht fertiggestellten Wohnblöcken insgesamt mehr als 70 Familien und damit mehr als 200 Menschen konkreten Wohnraum, den sie dringend benötigen. Damit handelt es sich bei La Esperanza um die größte dauerhafte Besetzung in Spanien. Sie haben uns angelogen und behauptet, sie würden ein Telefonkabel verlegen. Am Ende haben sie den ganzen Block vom Stromnetz genommen. Jetzt sind alle Kühlschränke ohne Strom und das Essen verdorben. Ohne Strom haben wir kein Wasser. Was wollen Sie, dass die Sozialdienste uns die Kinder wegnehmen? Diese Häuser stehen leer. Warum sollen wir sie nicht bewohnen können? Sollen sie halt eine Sozialmiete ansetzen? Die BewohnerInnen befürchteten, wohl nicht völlig grundlos, dass das Abstellen des Stroms am Vortag ein Vorzeichen für eine bevorstehende Räumung sein könnte. Zumindest jedoch der Versuch, sie selbst zum Verlassen der Gebäude zu bewegen. Am Vorgehen von Endesa lässt sich auch die kalte Bürokratenfratze des Kapitalismus ablesen, wie die Sprecherin des Projekts, Tairi Santana, nachdrücklich unterstreicht. Es que hay muchos niños. Hier gibt es viele Kinder. Sie haben überhaupt keine Gedanken daran verschwendet. Sie haben nicht mal nachgefragt, ob es vielleicht Personen gibt, die von Beatmungsgeräten abhängen, die am Strom angeschlossen sind. Sie haben gar nichts gefragt und uns auch nicht vorgewarnt. Nicht 3 Tage vorher, nichts. Und eine Bewohnerin ergänzt: Sie wussten, dass wir Besetzerinnen sind, aber wir sind keine Tiere, wir sind Personen. Die Leute von La Esperanza haben dann verschiedene Wege beschritten, um Strom und Wasser wieder in Gang zu kriegen. Sie haben die Straße blockiert, sie haben sich an den zuständigen Bezirk gewandt, sie haben sich an das Stromunternehmen gewandt. Doch nichts von dem brachte eine Lösung. Niemand wollte zuständig sein. Viele haben nicht einmal geantwortet. Es gab dann mehrere Versammlungen der BewohnerInnen, unter anderem mit dem von der Föderation mitgegründeten MieterInnen-Syndikat. Dieses beriet die Leute und es wurde beschlossen, einen Motor zu kaufen, der die Wasserzufuhr wiederherstellen sollte. Doch der würde 1.300 Euro kosten. Niemand hatte so viel Geld. Die Anarchistische Föderation stellte spontan ihren gesamten Fonds zur Verfügung, doch es war fraglich, ob die Familien den Rest würden stemmen können. Über Twitter wurde eine Spendenkampagne angesetzt, ohne viel Hoffnung auf einen Erfolg. Doch innerhalb von weniger als 24 Stunden hatten 80 Projekte und Einzelpersonen die erforderliche Summe beisammen. Aus nah und fern war Unterstützung gekommen, wie die Anarchistische Föderation Gran Canaria berichtet. USA, Deutschland, Portugal, Italien und die spanischen Regionen Katalonien, Baskenland, Valencia, Madrid, Galizien, Kantabrien, León, La Mancha, Andalusien, Balearen, Kanaren und viele weitere uns unbekannte Orte. Auf ihrer Facebook-Seite fasst das Projekt die Situation wie folgt zusammen. Hat uns das Rathaus von Guaya geholfen? Der Stadtrat oder die Regionalregierung der Kanarischen Inseln? Hat vielleicht ein Politiker vermittelt? Oder hat vielleicht irgendeine Partei eingegriffen? Nein, wir haben Wasser dank der selbstlosen Hilfe der Anarchistischen Föderation von Gran Canaria, die uns ihre ganzen Fonds gegeben hat, um den Motor zu kaufen, und der 80 Spender aus aller Welt, die beigetragen haben, dass wir ihn kaufen konnten. Leute, die weder Stimmen noch Fotos wollen. Dies ist die Kraft der Solidarität. Und dank ihr haben wir Wasser. Gegenseitige Hilfe hatte das allergrößte Problem gelöst. Doch wie geht es weiter? Was wir verlangen ist, dass der Stromanschluss geregelt wird. Wir wollen das nicht kostenlos. Sollen Sie doch einen Stromzähler anschließen, damit wir den Strom bezahlen können. Und was den Wohnraum angeht, wenn Sie uns schon nicht Wohnungen für Schutzbedürftige geben wollen, dann sollen Sie uns hier lassen. Wir haben das Ganze instand gesetzt. Die Wohnungen hier waren ja nicht mal fertiggestellt. Wir wünschen dem Projekt alles Gute und wissen, dass sie nicht einfach aufgeben werden. Hier kriegen sie uns nicht raus. Hier kriegen sie uns nicht raus. Hier kriegen sie uns nicht raus. We'll be right back. Rocherle w pestanie, a na wojną jakie błanie. Kara no ten kara, jest dla fała, come Luis de Pinocho. Està ple de gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa. Sprießende selbstorganisierte Höfe auf dem Land, Riesendemos in der Stadt und zum Schluss erfolgreich verteidigte Häuserblocks bei der Esperanza-Besetzung. Das war doch ein ordentlicher Frühlingswind, der auch im Mai sicherlich noch weiter Fahrt aufnehmen wird. Und für alle, die dazu beitragen wollen, hier noch ein paar Anregungen. Aus dem Umfeld der Organized-Demo entsteht gerade das Kiezhaus Agnes Reinhold. Da werden noch Leute zum Mitmachen gesucht. Es gibt regelmäßige Treffen gerade. Ein paar Spenden werden auch noch benötigt. Ja, was noch? Natürlich die Aktionen gegen die Aktionärsversammlung von Rheinmetall. Am 8. Mai um 9 Uhr früh sind wir blockiert. Vor Maritim Hotel am Tiergarten. Am Vorabend die Demo gegen Rheinmetall. Dann vom 10. bis 13. Mai die Chaostage. Von Friedrichshainer Nordkiez initiiert. Da wird sicher was abgehen. Der NSU-Prozess jährt sich im Mai zum 5. Mal. Es wird zu Aktionen und Demos rund um die Urteilsverkündung aufgerufen, die jetzt bald stattfinden sollen. Und dann am Ende noch eine Ankündigung in eigener Sache. Vor Pfingsten treffen sich mal wieder anarchistische und anti-autoritäre Radioprojekte der ganzen Welt und gestalten unter anderem eine Live-Sendung. Am Sonntag, 20. Mai, voraussichtlich auf 14 Uhr. Schaut vorbei auf aradio.blogsport.de. Ideal Rayonche, y mi suplía ponche, recate a mí, y está fucking bastard friend.